Telekom-Fernsprecher Sulanderstraße 23 an Radio Apoe. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein orange gekleideter Straßenfeger, der hier mit einem Straßenfegewagen und auf dem sich eine silberne Kiste oder ein silberner Kasten befindet, sowie einige Straßenbesen und schwarze, ich nehme mal an, BSR-Müllsäcke. Der hat hier sein Fahrzeug neben dem Fernsprecher geparkt und telefoniert. Ja, und der Fernsprecher ist zusätzlich angekreist von drei Motorrollern, einem schwarzen und einem roten, die ich erkennen kann, der Firma Vespa, sowie einem gelben, modern anmutenden Motorroller eines unbekannten Herstellers. Ansonsten hier in der Sanderstraße keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.